Norddeutscher Rundfunk, NDR 3. Wenn ihr den letzten Baum gerodet. Sie hören eine Reportage über die Arbeit der Hamburger Umweltschutzgruppe Greenpeace von Wolfgang Hagen. Letzten Baum zerstört, dem letzten Fluss die Klarheit nehmt, den letzten wilden Hab bekehrt, der letzte Vogel nicht mehr singt, die letzte Straße angekommen, der letzte Wald zum Parkplatz wird, der letzte Krieg endlich gewonnen, der letzte Strand mit Öl verschmiert. Werdet ihr erst dann einsehen, dass ihr euer schönes Geld auf der Bank nicht essen könnt, welche Menge ihr auch nennt. Nordenham am 13. Oktober 1980. Es ist 2 Uhr morgens. Am Ufer der Weser haben sich etwa 30 Umweltschützer und eine ebenso große Zahl von Journalisten versammelt. Es geht um eine Aktion der Gruppe Greenpeace und es ist das erste Mal, dass diese Gruppe in Deutschland an die Öffentlichkeit tritt. Ziel ihrer Aktion ist ein Schiff, das hier in der Wesermündung am Landungssteg der Chemiefirma Kronos Titan liegt. Das Schiff soll am Morgen mit 60 Grad heißer Dünnsäure beladen werden, die es dann Stunden später in die Nordsee ausgießen wird. Dünnsäure ist ein Umweltgift, das bei der Herstellung von sogenannten Weißmachern anfällt. Es enthält Schwefelsäure, Blei, Cadmium, Chrom und Quecksilberreste, viele nicht abbaubare Schwermetallrückstände also, die erwiesenermaßen den Fischbestand im Verklappungsgebiet dezimiert und degeneriert haben. Dennoch ist die Verklappung aus Gründen der Arbeitsplatzsicherung, wie es heißt, behördlich genehmigt. Greenpeace will sie heute verhindern. Symbolisch zwar, aber doch so, dass die Öffentlichkeit wenigstens dieses eine Mal auf einen konkreten Verunreiniger der zunehmend schmutziger werdenden Nordsee aufmerksam wird. Wenige Tage später bringt Radio Bremen folgenden Fernsehbericht. Sie kamen, als alle anderen noch schliefen. Am Montagmorgen um 4.30 Uhr in Nordenham an der Weser. Mitglieder der internationalen Umweltschutzorganisation Greenpeace blockieren mit Gummirettungsinseln ein Tankschiff der Firma Kronos Titan. Es sollte chemische Abfälle in die Nordsee schaffen. 3 Stunden später. Andere Mitglieder von Greenpeace kippen kranke und tote Fische vor den Eingang des Deutschen Hydrographischen Instituts in Hamburg. Das Deutsche Hydrographische Institut erteilt die Genehmigungen für Abfallbeseitigung in der Nordsee. Zur gleichen Zeit bei den Bayerwerken in Brunsbüttel. Altenwerder Fischer unterstützen die Aktionen von Greenpeace auf ihre Weise. Seit einiger Zeit vermuten sie, dass die Abwässer, die die Bayerwerke durch dieses Rohr in die Elbe leiten, mit daran schuld sind, dass ihnen immer mehr tote oder kranke Fische in die Netze gehen. Die Fischer wollten einmal selbst untersuchen, was Bayer durch dieses Rohr in die Elbe pumpt. Sie öffneten ein Ventil der Abwasserleitung, denn an die Mündung des Rohres kommt niemand heran. Die liegt unter Wasser, mitten in der Elbe. Wir fordern von den Titanwerken, dass Titan von seinen Patenten endlich Gebrauch macht, nämlich den Abfallstoff, den sie produzieren bei ihren Weißmachern, auf anderem Wege umzuarbeiten, was möglich ist, bloß kostenintensiver. Wir fordern weiter, dass die Bundesrepublik einen gewissen Druck ausübt, die Bundesregierung auf Dünnsäure oder überhaupt Abfälle produzierende Unternehmen, die dann hinterher verklappt werden, nicht die Unternehmen den Abfall, dass diese Unternehmen dann alternative Technologien entwickeln, was durchaus möglich ist, bloß wie gesagt kostenintensiv, um den Abfall nicht mehr verklappen zu müssen. Die Aktion geschah konzertiert. Gleichzeitig mit den Greenpeacern in Nordenham setzten sich Umweltschützer auch bei Leverkusen am Rhein in kleinen Rettungsinseln vor die Pfosten einer Verladebrücke, von der die Firma Bayer ihre Dünnsäureabfälle in Schiffe verbringt, um sie ebenfalls auf der Nordsee zu verklappen. In Leverkusen hielten die Umweltschützer trotz schlechten Wetters und einiger heftiger Attacken durch Schubschiffe, die ihre Inseln wegzudrücken versuchten, eine gute Woche aus. Erst eine Anzeige wegen Nötigung und die Androhung einer 500.000 Mark Strafe zwang sie schließlich, ihre Boote wieder abzuziehen. In Nordenham war die Aktion zwar schon einige Tage früher mit Hilfe der Polizei zu Ende gegangen, die Rettungsinseln, die sich an die Kronos angeleint hatten, wurden kurzerhand abgeschnitten und fortgezogen. Doch insgesamt muss diese erste deutsche Greenpeace-Aktion wohl als ein Erfolg gewertet werden. Denn mit ihrer spektakulären Demonstration unmittelbaren, aber passiven und gewaltfreien Zwangs erreichte es die Gruppe immerhin, dass das Problem der horrenden Fischvergiftung in der Nordsee und also die Verseuchung einer Nahrungskette, die schließlich auch den Menschen erreicht, in der Öffentlichkeit wesentlich aufmerksamer registriert wurde. Greenpeace is working in various countries. Greenpeace has offices in Australia, New Zealand. Greenpeace, sagt Art von Rehmer, der derzeitige Direktor dieser internationalen Organisation, arbeitet in verschiedenen Ländern und hat Büros in Australien, Neuseeland, Kanada, USA, Holland, Frankreich, England und der Bundesrepublik. Seit 1979 hat sich Greenpeace von einer kleinen Gruppe zu einer weltweiten Bewegung entwickelt. Büros in so vielen Ländern zu haben, ist für uns wesentlich. Denn die multinationalen Konzerne operieren auch international und verursachen, was die Umwelt betrifft, in den verschiedenen Ländern die gleichen Probleme. Zum Beispiel die Mutterfirma von Kronos in Nordenham ist National Lead in New York und auch sie verklappt ihre Abfälle ins Meer. We found out that National Lead in the United States did the same, has the same dumping operations going on in the Atlantic. Greenpeace ist aus der Antikriegsbewegung der Vereinigten Staaten und Kanadas entstanden. Give peace a chance, ein entscheidendes Motto der Jugendrebellion der späten 60er Jahre. Aus dem Peace Movement wurde Greenpeace, als einige Leute erkannten, dass Frieden zwischen den Menschen den Frieden des Menschen mit der Natur zur Voraussetzung hat. Einen grünen Frieden, Greenpeace. Die Greenpeace-Bewegung bringt also wesentliche Momente der westeuropäischen und nordamerikanischen Studentenrevolte der 60er direkt in die ökologische Protestbewegung der 70er und 80er Jahre ein. Vor allem den Anspruch auf Internationalität, das Prinzip der direkten Aktion und die existenzielle Radikalität im Handel. Allenthalben wird David McTaggart als eigentlicher Gründer der Organisation Greenpeace angesprochen. Er segelte 1972 mit seiner Yacht Vega ins Atomversuchsgebiet des Mururoa-Atolls, um die Franzosen sozusagen mit eigenem Leibe daran zu hindern, ihre Atomsprengversuche fortzusetzen. Man schlug ihn zusammen und verbrachte das Schiff immer wieder aus dem Sperrgebiet. Es ist nicht Idealismus, es ist Realismus, wirklich. Wenn die Leute zum Beispiel in Los Angeles für 3 Tage in ihren Häusern bleiben müssen, weil sie die Luft nicht atmen können, das Mittelmeer könnte in 6 Jahren tot sein, die Flüsse, die Luft, wenn Kinder missgebildet geboren werden, wenn die Leute sogar kotzen müssen, ich denke, dass sie dann weniger gleichgültig werden. Und die Position von Greenpeace, meine ich, ist die einer politisch nicht gebundenen Gruppe. Und wenn die Umweltschutzbewegung wächst, wird es einen bestimmten Typ einer ökologischen Revolution geben, weil die Politiker sich einen Dreck drum kümmern und die multinationalen Konzerne ebenfalls und die Leute gleichgültig sind. Aber wenn die Leute aufgerüttelt werden, weil ihre Kinder missgeboren werden, krank sind und nicht atmen können, dann kann so eine politisch nicht gebundene Gruppe wie Greenpeace einen Platz in der Bewegung finden, die einen Wandel in der Welt herbeiführt. Gibt es diesen Wandel nicht, kann es zu einem Krieg, dem Dritten Weltkrieg, kommen, wegen der Energie- und Atomprobleme. Ich hoffe das nicht. Wenn wir in eine Position kommen, die Menschen zu mobilisieren, und zwar in sehr vielen Nationen, denn wenn ein Atomkraftwerk explodiert, bieten ja Grenzen keinen Schutz, dann hoffe ich, den Menschen in der Zukunft zu helfen. Sommer 1981 in der westlichen Biskaya. Auf hoher See und bei einigem Seegang versucht das Aktionsschiff von Greenpeace, die Sirius, die englische Schute Gem am Verklappen von Atommüll zu hindern. 1981 haben Belgien, Niederlande und Großbritannien zusammen etwa 10.000 Tonnen schwach radioaktiver Abfälle ins Meer verbracht, obwohl aus vergleichbaren Verklappungsgebieten der USA und Japans gerade in den letzten Jahren ein radioaktiv verseuchter Fischbestand gemeldet wurde und die Langzeitfolgen selbst schwach radioaktiver Strahlen für den Fisch Laich und Kleinstlebewesen nicht erforscht sind. Nach langem Suchen hat Sirius die Gem über Seefunk ausgemacht und nimmt vorerst Kontakt auf. Auch das ein Grundsatz der Greenpeace-Aktionen: keine Handlung ohne ausreichenden und unmittelbaren Kontakt mit dem Gegner. Gem, this is Greenpeace aboard Sirius. Could you come in, please? Jam, das ist die Sirius. Bitte melden. Hallo Kapitän, ich bin Bob Wilkinson von Greenpeace. Kann ich zunächst mit dem Repräsentanten der Seemannsgewerkschaft bei Ihnen an Bord sprechen? Nein, tut mir leid, wir sind beschäftigt hier. Ich würde aber dennoch gerne mit ihm sprechen. Komme mit dem Schlauchboot längsseits und auch an Bord, wenn Sie erlauben. Nein, es geht nicht, wir möchten mit Ihrem Anliegen nichts zu tun haben. Und ich glaube, da gibt es für den Moment auch nichts mehr zu sagen. Organizations and they've decided not to be affected by anything that's so far reached the ship. So I don't think there's anything more you can say, really, ever. Mit Schlauchbooten, die mit starken Außenbordern versehen sind, versucht die Greenpeace-Mannschaft der Sirius, es sind 17 Männer, darunter auch einer aus der deutschen Gruppe, die Gem am Abwerfen der radioaktiven Fässer zu hindern. Sie fahren mit 12, 13 Knoten längsseits unter die Rampen, von denen die bis zu einer halben Tonne schweren Betonfässer mit ihrem radioaktiven Kern heruntergerollt werden und es entsteht ein regelrechter Kampf. Mit Wasserschläuchen versucht die Gem-Mannschaft, die Greenpeacer zu vertreiben. Immer wieder klatschen vor und hinter den kleinen Schlauchbooten die Fässer ins Meer, bis schließlich die Benzintanks der Dinghys leer sind und die Boote zur Sirius zurückkehren müssen. Congratulations everyone. I mean, everyone's done very well this morning. Gratuliere Leute, das war gut heute Morgen. Aber irgendwie kommen wir so nicht weiter, das ist zu gefährlich. Also ich finde, wir sollten uns darauf konzentrieren, ein paar von diesen Fässern zu kaschen. Das scheint mir der passivste Weg zu sein. Und wir können dann immer noch überlegen, was wir mit ihnen anfangen. Concentrate on getting hold of a couple of barrels of that stuff. Because I think that's the most passive way we can continue the campaign. If we did get hold of a couple of barrels, it gives us a lot of options as how to further the campaign and what to do with them. Nunmehr präparieren die Greenpeacer auf der Sirius eines ihrer Schlauchboote mit einem starken Netz, um es so unter die Rampen der Gem zu bringen, dass eines der Fässer ins Schlauchboot fällt. Aber auch das misslingt. Die Männer auf der Gem picken das Schlauchboot, alles wie gesagt bei voller Fahrt, einigen Windstärken und Seegang, aus dem Wasser auf, stechen Löcher hinein, sodass die Luft entweicht und werfen es wieder aufs Wasser. Ein neuer Anlauf. Es entwickelt sich ein buchstäbliches Tauziehen zwischen den Greenpeacern im Schlauchboot und der Gem-Besatzung an der Reling. Von Seiten der Gem nehmen die Gewalttätigkeiten zu. Es wird mit Kranhaken geworfen und weiterhin aus Hochdruckschläuchen Wasser gespritzt. Als schließlich eines der Fässer den Außenborder eines Schlauchboots trifft und die Aktion also für die Greenpeacer lebensgefährlich wird, brechen sie die Aktion ab. Die Aktionen von Greenpeace sind selten oder nie an ihrem unmittelbaren Erfolg zu messen. Das Atommüllverklappen wirklich zu verhindern, konnte so wenig Ziel der Gem-Kampagne sein, wie ein Ende der Dünnsäureverschmutzung der Nordsee das Ziel der Aktion in Nordenham. Dennoch zeigen schon diese beiden Aktionen Besonderheiten, die sie über eine bloß symbolische Bedeutung herausheben. Wenn Greenpeacer sich vor der spanischen Küste zwischen Walfängerschiffe und die Wale legen und so das Harpunieren dieser aussterbenden Tierart verhindern, wenn sie sich an die Ruderblätter von Giftschiffen anketten oder Atommüllfässer zu fangen versuchen, so zeigen sie damit, dass es immerhin möglich ist, diesen molochartigen, anonymen Apparaten der industriellen Technologie gerade dort, wo sie barbarisch mit der Natur umgehen, ein Stück Menschlichkeit entgegenzusetzen. Denn die Tatsache, dass die moderne Technologie mit einem Knopfdruck die Natur auf dieser Erde weitgehend vernichten könnte, interessiert kaum noch jemanden. Die hochentwickelte Industrie im kapitalistischen und sozialistischen Europa, ebenso die Japans, der USA und Kanadas, steht seit Jahrzehnten auf der Kippe, aus einer produktiven Aneignerin der Natur zum Werkzeug ihrer Zerstörung zu werden. Über die komplizierten sozialtheoretischen Zusammenhänge, die diese Ambivalenz in sich birgt, wird seit Jahren in der Ökonomie und politischen Sozialwissenschaft diskutiert. Greenpeace hat keine Erklärungsmuster und ideologischen Theorien zur Veränderung der Welt anzubieten, dafür aber viel Fantasie, die sich mit den Einzelheiten beschäftigt, mit den konkreten Details von Naturzerstörung, Vergiftung und von Langzeitfolgen des blinden technologischen Expansionismus. Heute Morgen eine Kaffeekanne. Die war natürlich sauer. Wieso wollen die? Irgendwelche Erkennungen haben oder so? Wahrscheinlich. Ohne das eigentlich zu wollen, verschiedenen Leuten vorbeigelaufen. Nach der Aktion gegen das Chemiewerk Kronos Titan in Nordenham im Oktober 1980 wurde das Büro der Organisation von Bielefeld nach Hamburg verlegt. Man mietete sich in den 6. Stock des Haus der Seefahrt ein, mit schönem Blick über den Hamburger Hafen, vis-à-vis zu alten, ehrwürdigen Handelsfirmen. Von dort aus wurde auch die zweite größere rein deutsche Aktion von Greenpeace organisiert, die Besteigung des Schornsteins der Chemiefirma Böhringer in Hamburg-Morfleet. Also wir wollen jetzt eindeutig klar machen, dass wir uns eben nicht nur an den Emissionen aufhängen, sondern an dem Produkt, an der Produktion selber. Dass das Produkt, nämlich Lindan, HCH, TCDD und was dabei alles entsteht, weiterhin entsteht. Und dass die Abfälle, die dabei entstehen, weiterhin irgendwo hin müssen. Also zum Beispiel die Stoffe, die auf das Verbrennungsschiff kommen. Böhringer in Hamburg-Morfleet produziert Lindan, ein hochwirksames Insektenvernichtungsmittel, jene berühmten gelben Streifen, die man an die Wand oder ins Zimmer hängt, worauf wie von Zauberhand die Fliegen gelähmt und getötet werden. Dieses Insektizid erbringt bei seiner Herstellung ein sehr viel größeres Gift, das sogenannte 245T, auch bekannt als Agent Orange im Vietnamkrieg, wo es von Flugzeugen abgeworfen ganze Urwaldgebiete in Steppe verwandelt. Bei der Produktion dieses 245T fällt als Verunreinigung TCDT an, das Seveso-Gift, von dem 3 Kilo an die Atmosphäre gebracht genügten, Quadratkilometer für Jahrzehnte unbewohnbar zu machen. Alle diese Gifte basieren auf chlorierten Kohlenwasserstoffverbindungen, den sogenannten HCHs, die für Mensch und Lebewesen eine heimtückische Wirkung haben. Sie sind fettlöslich und können kaum auf natürlichem Wege abgebaut werden. Das heißt also, sie reichern sich an, Kleinstmengen summieren sich so mit den Jahren zu gefährlichen Größenordnungen. HCH, Lindan, 245T und TCDT sind das Giftigste, was die moderne Chemie überhaupt herstellen kann. Wenn man also sagt, TCDD zum Beispiel sei 10.000 Mal giftiger als Cyankali, so sollte man besser verstummen. Gifte dieser unermesslichen Größenordnungen sind schlechterdings nicht mehr risikofrei handhabbar, weil selbst geringste Verunreinigungen natürlicher Substanzen mit diesem Gift zu unabschätzbaren Langzeitfolgen führen können, gegen die jede behördliche Auflage, die nur auf begrenzte Zeiträume sich beziehen kann, ohnmächtig erscheint. Seit Jahren schon gibt das Böhringer Werk aus bisher ungeklärten Quellen HCH an die Umwelt ab. Es wird bei Untersuchungen der umliegenden Moorfleter Gemüsebauern am Kohl und Salat seit Jahren immer wieder nachgewiesen, sodass bis zu 40% der Ernte vernichtet werden muss. Jüngst wurde auch bei Untersuchungen von Blut- und Gewebeproben der Bauern selbst eine erhöhte HCH-Konzentration nachgewiesen, aber diese Ergebnisse sind noch umstritten. Böhringer produziert in seinem Werk HCH-Verbindungen, bestreitet aber, dass das nachgewiesene HCH im Gemüse der umliegenden Bauern aus seinem Werk stammt. Greenpeace hat sich in der Aktion vom Juni vergangenen Jahres dieses Widerspruchs angenommen, und zwar indem zwei Greenpeacer ebenso symbolisch wie spektakulär den Schornstein des Werks erklommen und 26 Stunden besetzt hielten. Moment, 10.05 Uhr? Ja. Oh, dann ist deine Uhr falsch. Stimmt nicht. Wir haben 10.25 Uhr. Ja. 5 nach 10. 10.05 Uhr. Er hat auch gesagt 10.05 Uhr. Ja. Meine Uhr hat auch 10.05 Uhr. Das ist doch kein Zufall. 10.05 Uhr ist es auch. Ja. Dann ist meine Uhr falsch. Mittwoch, der 24. Juni, 10.05 Uhr. Eine Kolonne von Wagen setzt sich vom Greenpeace-Büro aus in Bewegung. Vorn der rote Informationsbus, der vorm Werkstor stehen wird. Dahinter ein VW-Pritschenwagen, der zwei Greenpeacer geladen hat und sie mit Speditionspapieren der Firma Friedemann Grün durchs Werkstor bringen wird. Mit orangenen Schutzanzügen bewehrt, ausgestattet mit Gasmasken, Filtern, Seilen und Sitzbrettern, machen sich die beiden sofort auf den Weg. Sprosse für Sprosse, 20 Meter hoch. So, hast du die Gasmaske? Ja. Langsam, aber sicher. Mein Junge, wir haben Zeit jetzt. Ja. Der Köder ist schwerer. Ja, okay. Bitte die Handschuhe anziehen. Ja, wie hoch gehen wir? Was? Wie hoch? Nach oben hin. Bis ganz rein. Das ein da unten, zwei da unten. Unter die Plattform. Zweiten, ja. Ich baue hier die Plattform. Pass mal auf. Heber, pack's mal meinen Haken da oben ein, hier das Sieb. Der ist nicht in Betrieb. Was? Der ist nicht in Betrieb. Das war auch okay. Ja. Ja. Ja. Ja. Wir wollten auch gerade losfahren. Sind am Schornstein, haben wir gesehen. Sind schon drauf. Ja, sind schon drauf. Wir werden uns sagen, dass wir jetzt mit einem Herrn der Geschäftsleitung reden wollen. Ja. Ja? Oder der Polizei. Müssen wir nochmal die Forderung haben, oder was? Ja, erstmal Geschäftsleitung. Müssen wir nochmal den Forderungsbrief haben? Die habe ich auch. Das ist eine gewaltfreie Aktion. Können Sie bitte das Werkzeugende verlassen? Ja, wir möchten, ja, wir möchten nur etwas eben sagen. Wenn Sie dann vielleicht mit nach vorne kommen, sonst können wir es nicht loswerden. Sie brauchen keine Angst. Erklärung der Angelegenheit, oder nicht? Sie brauchen keine Angst zu haben. Das ist eine gewaltfreie Aktion. Wir kommen von der Umweltschutzorganisation. Von gewaltfrei kann hier keine Rede sein. Das, was hier gemacht worden ist, das widerspricht hier allen Sicherheitsvorkehrungen, die im Werk getroffen werden. Ja, deswegen müssen Sie die Anlage sofort runterfahren, weil Sie sonst die Menschen gefährden. Das betrachten wir hier als Hausfriedensbruch. Ja, deswegen können Sie trotzdem nicht die Menschen gefährden. Die sind in Gefahr durch die Dämpfe, die da rauskommen. Wenn sich jemand hier auf die Straße legt und überfahren lässt, dann begibt er sich auch in Gefahr. Das ist eine eigene Doofheit. Damit können Sie aber nicht argumentieren. Sie können, können nicht die Menschen umbringen. Sie müssen die Produktion runterfahren. Hier ist auch noch niemand umgebracht worden. Ich bin etwas bestürzt über Ihre letzte Aussage. Wir versuchen das, also wirklich die Sache hier runterzuspielen und friedlich und gewaltfrei etwas zu demonstrieren. Und ich meine, Sie müssten sich die Forderung wenigstens einmal anschauen. Und Sie können hier nicht einfach sagen, das ist die Dummheit von Menschen, sondern Sie müssten wenigstens die Fairness besitzen, das, was wir wollen, zur Kenntnis zu nehmen. Ich habe gesagt, wenn sich jemand auf die Straße legt und ihn in Gefahr begibt, das ist seine eigene Dummheit. Darf ich das, habe ich das gesagt. Wenigstens überreichen? Das würden Sie gerne machen. Würden Sie dafür sorgen, dass das der Werksleitung zur Kenntnis gebracht wird? Das werden wir schon zur Kenntnis nehmen. Würden Sie der Werksleitung auch bitte diesen Brief zur Kenntnis geben und vor allen Dingen die Produktion dann im Interesse der Menschen, die dort oben auf dem Schornstein stehen, herunterfahren? Man kann nicht eine Produktion von einer Minute auf die andere zurückfahren. Nein, das ist 6 Stunden. Ja, die wollen die 6 Stunden da oben hängen bleiben? Oh, oder? Die müssen nicht länger bleiben. Er darf nichts annehmen, aber er darf sich das angucken. Monika, Schimmer, du kannst ja jetzt den Presseleuten, nimm doch jetzt ein Papier und sag doch jetzt den Presseleuten, du hast jetzt folgendes Schreiben übergeben, dann verliest du das. Wir haben gerade an die Geschäftsleitung der Böhringer Werke eine Resolution übergeben, beziehungsweise einen Brief, den sie verweigert haben anzunehmen. Ich möchte ihn aber gerne der Öffentlichkeit hier kundtun. Sehr geehrte Geschäftsleitung, soeben haben Umweltschützer ihren Schornstein erklommen, um auf die Verseuchung der Umwelt durch ihre Produkte aufmerksam zu machen. Ihr Betrieb hat noch immer die Erlaubnis, HCH und das gefürchtete 2-für-5-T herzustellen. Es hat sich gezeigt, dass nicht nur Emissionen für die Umgebung des Werkes gesundheitsschädigend sind, sondern die Produkte selbst. Das bedeutet, nicht die Art der Herstellung muss verändert werden, sondern das Produkt. Jeder Bürger und jede Bürgerin ist nur vor der anreichernden Wirkung der chlorierten Kohlenwasserstoffe zu schützen, wenn er sie, HCH und 245T-haltige Produkte nicht mehr im Handel erhält. Auch Ihre Bereitschaft, eine neue HCH-Anlage zu bauen, schützt nicht die Umwelt vor weiteren Vergiftungen. Wir fordern Sie deshalb auf, fahren Sie sofort die HCH- und 245T-Produktion herunter und stoppen Sie sie ganz. Stellen Sie Ihren Betrieb auf die Produktion leichter abbaubarer Insektizide wie die natürlichen oder synthetischen Pyretroide um. Stoppen Sie die Produktion, den Vertrieb und den Verkauf von HCH und 245T sowie Lindan- und 245T-haltigen Produkten. Schützen Sie Menschenleben. Während die beiden Greenpeacer unangreifbar in 20 Meter Höhe am Schornstein des Chemiewerks sitzen, entwickelt sich am Boden und vor allem vor dem Werkstor eine rege Aktivität. Die Greenpeacer versuchen, die Werksleitung zu bewegen, die Produktion zu drosseln, weil sie wissen, dass dies aus technischen Gründen den Stopp der Produktion für eine ganze Zeit mit sich bringen würde. Darauf geht die Geschäftsleitung nicht ein. Der Betrieb wird normal weitergefahren. Fachleute des Werks attestieren der Werksleitung offenbar, dass es zumal mit Masken ungefährlich sei, da oben zu sitzen. Am Nachmittag kommen immer mehr Schaulustige, unter ihnen einige Betroffene, um die es bei dieser Aktion im Grunde geht. Murfleter Bauern, deren Gemüse und deren körperliche Gesundheit durch diesen Schornstein und dieses Werk gefährdet sind. Als die Milch untersuchen, da war eine unwahrscheinlich hochgradige HCH-Vergiftung drin, weil sich HCH auch im Gras unwahrscheinlich gut hält. Die Erdkrume wird nicht umgeflügt, es wird nichts umgebrochen wie bei den anderen. Und das Gras hat eine sehr, sehr hohe Vergiftung. 7-8-fach höher als das Gemüse. Und da nehmen die Tiere natürlich viel mit auf. Und da sich dieses HCH im Fett unwahrscheinlich gerne anlehnt, Milch ist ja fetthaltig. Kurioserweise ist sogar der Bauer mit einer goldenen Milchkanne ausgezeichnet worden, so wegen der fetthaltigsten Milch Hamburgs, wenige Wochen davor. Und dann war das mir mal die giftigste Milch Hamburgs. Das wusste er natürlich nicht ganz genau. Nochmal auf Ihre Pferdchen zurückzukommen. Woraus haben Sie denn, wenn Sie meinen... Also ich hatte doch Schafe vorher. Ja. Da hatte ich was in der Truhe, in der Kühltruhe von. Und als die ganze Geschichte untersucht wurde, das Gemüse, habe ich da auch Fleisch mit eingeschickt, tiefgefrorenes. Ja. Und das ist natürlich sofort gesperrt worden. Nicht in den Handel, hatte ich sowieso nicht in den Handel. Ich hatte das immer selbst aufgegessen. Und da waren auch zu viel HCH. Im Fleisch, ja. Da waren die Mengen, wie hoch waren die noch? Das hat man bald schon gar nicht mehr im Kopf. Das waren 0,3 ist zulässig und 6,4 oder 6,8 waren es. Das ist eine unwahrscheinlich so hohe Menge. Und so ähnlich sieht das bei uns aber auch aus, bei uns im Körper. Wir wissen in etwa, dass wir... Ja, im Blut. Die Ergebnisse haben wir noch nicht. Ne? Die Ergebnisse noch nicht. Und Sie essen aber Ihr Gemüse jetzt weiter? Ja, aber nur, dass das wenig einwandfrei ist. Ne? Noch mehr können wir es nicht belassen mit dem Kram. Mit Sicherheit ist immer die Petersilie nicht brauchbar. Mit Sicherheit ist Dill nicht brauchbar. Für unsere Gurkeneinlegegeschichte ist das ja sehr wichtig. Die das besonders Gemüse, aufnehmen. Die das, mit Sicherheit ist es Sellerie und Porree. Diese vier Sorten, die sind nur mit Vorsicht überhaupt noch anzubauen. Und mit Sicherheit sind es in unserem Raum, wir sind ja in Bilwerda, ein bisschen weiter weg, sind es die Kartoffeln nicht, während dem sie das hier ja teilweise sind, vergiftet sind, ne? Sind nicht dabei. Das Wichtigste wäre, dass die Produktion sofort eingestellt wird, das ist das Wichtigste von uns. Denn dann erholt sich das alles noch wieder, das haben wir inzwischen schon raus. Wenn längere Zeit die Winde in eine andere Richtung gingen, war nichts mehr vergiftet. Auch die Aktion Schornsteinbesetzung bei Böhringer zeitigt keine unmittelbaren Erfolge. Das Werk fährt die Produktion nicht herunter und beharrt auf seinem Standpunkt. Die Firma Böhringer geht davon aus, dass sie genehmigte Verfahren betreibt, dass das Genehmigungsrecht bei den Behörden liegt und auch dort ausgeübt wird und dass wir eigentlich insofern schon keine Veranlassung sehen, eine Produktion aufzugeben. Ich habe gesagt, wir kennen seit langem die Grenzen der Wirksamkeit unserer Substanzen. Ja. Ich bin überzeugt, in den Dosen, in denen Sie hier rund um das Werk mit dem HCH und auch mit dem Lindan natürlich in Verbindung kommen können, in Berührung, in den Dosen ist es nicht schädlich für Sie. Denn ehe Sie was merken könnten, müssten unsere Arbeiter längst Anzeichen bemerkt haben. Da liegt der Schatz. Reiß auch du ein paar Steine aus dem Sand. Nach 26 Stunden kommen die beiden wieder vom Schornstein herunter. Greenpeace war ein Messblatt zugespielt worden, aufgrund dessen immerhin die Möglichkeit bestand, dass auf dem Werksgelände TCDT, also das gefährliche Seveso-Gift, entwichen war. Wie sich später allerdings ergab, war diese Befürchtung unbegründet. Wenn es auch zunächst so erschien, als habe die Greenpeace-Aktion geendet wie das Hornberger Schießen, darf man dennoch die Langzeitwirkung dieser unfreiwilligen Publizität des Böhringer Werks und seiner Gifteproduktion nicht verkennen. Im Anschluss an die Aktion war knapp zwei Wochen später eine Anhörung in Berlin über den Stoff 245T. Und eingeladen dazu hatten die Biologische Bundesanstalt zusammen mit dem Bundesgesundheitsamt, und anwesend waren neben den beiden Behörden Vertreter von der Industrie, die mit 245T zu tun haben, und inoffiziell war Greenpeace auch dabei und hat sich das Ganze mit angesehen. Die Anhörung hat selber als Ergebnis sofort erbracht, dass Auflagen auf 245T raufkommen, und wenig später hat das Bundesgesundheitsamt eben bekannt gegeben, dass 245T im Verdacht steht, Krebs zu erregen. Und der Verdacht, Krebs zu erzeugen, genügt, um einen Stoff zu verbieten, und deswegen hat die Biologische Bundesanstalt die Genehmigung für den Vertrieb und die Anwendung von 245T zurückgezogen. Dagegen hat allerdings Böhringer und auch noch einige andere Firmen, wahrscheinlich die Firma Höß, die auch was damit zu tun hat, die einen Einspruch eingelegt. Und dieser Einspruch hat eben zur Folge, dass das Anwendungsverbot nicht per sofort gültig wird, sondern erst, wenn der Sachverständigenrat wieder tagt, von der Biologischen Bundesanstalt, der Sachverständigenrat. Der hat bisher noch nicht getagt, aber er soll im Februar wahrscheinlich diesen Jahres tagen. Im September 1982 läuft die Genehmigung für 245T so und so aus und wird nicht verlängert dann. Das hat die Biologische Bundesanstalt mitgeteilt. Dann war im Dezember die Umweltministerkonferenz in Berlin. Zu dieser Umweltministerkonferenz hatte Greenpeace eben Unterschriften gesammelt für ein Verbot von 245T und Lindan. Und haben die dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten übergeben. Zusätzlich hat er eine Uhr von uns bekommen. Und diese Uhr zeigt eben kurz nach 12, weil es unserer Meinung nach eine Verharmlosung ist, zu sagen, es ist kurz vor 12. Denn jedes Jahr sterben Tierarten aus, und für diese Tierarten ist es einfach nicht mehr kurz vor 12. Wenn sie aussterben, existieren sie nicht mehr. Every national organization has needs funds to run their national operation. Jede nationale Gruppe von Greenpeace braucht Geld, um ihr eigenes Büro zu unterhalten. Alles, was übrig bleibt, steht für Kampagnen zur Verfügung. Das waren im vergangenen Jahr weltweit immerhin $750.000. Das ist eine Menge Geld, aber wenn man bedenkt, dass wir Vorschläge für Aktionen haben, die mehr als $1 Million insgesamt kosten würden, so müssen wir uns in Wirklichkeit beschränken. Und zwar auf das, was wir zurzeit realisieren können. However, we have proposals for over $1 million in activities, so we cannot do everything we want to do, and we have to restrict ourselves to possibilities and leave the impossibilities for what they are. Der derzeitige Direktor von Greenpeace International, Art von Rehmer. Greenpeace ist organisiert wie ein kleiner multinationaler Konzern, obwohl dieser Vergleich geschmeichelt erscheint angesichts der dann doch winzigen Mittel, die zur Verfügung stehen. An der Spitze steht das International Council, besetzt aus je einem Mitglied der nationalen Gruppen. Der Direktor hat allein die Funktion zu koordinieren und die Sitzungen des Council vorzubereiten. Die nationalen Gruppen sind in der Regel nach dem Vereinsrecht, das ja von Land zu Land sehr verschieden ist, organisiert. Prinzip auch hier: Übersichtlichkeit, kurze Entscheidungswege und wenige Entscheidungsträger. Der deutsche Verein zum Beispiel, Greenpeace Deutschland e.V., hat nicht einmal 10 Mitglieder, wovon wiederum einige Ausländer sind, damit die Internationalität auf jeden Fall gewahrt bleibt. Diese nationalen Vereine bilden Vorstände, in Hamburg sind das derzeit 3 Leute, die letztlich die Entscheidungen fällen. Die Gruppe selbst ist wesentlich größer. Im Büro traf ich viele, die tageweise arbeiten, Post verschicken, Pakete packen und den täglichen Kleinkram erledigen, dabei aber nicht Mitglieder des eigentlichen Vereins sind. Greenpeace macht spektakuläre Aktionen, deren Wert wesentlich in dem Überraschungseffekt liegt. Schon allein dieser Gesichtspunkt verbietet eine breite Diskussion möglicher Vorhaben an der Basis. Das macht die tägliche Arbeit freilich nicht leichter und schafft manche Frustration, zum Beispiel auf Seiten der sogenannten Förderer, von denen es allein in der Bundesrepublik immerhin schon 3.500 gibt. Es steht eigentlich auf dieser Fördererkarte drauf, ich möchte Greenpeace unterstützen und auch moralisch, nicht nur finanziell. Und das kreuzen dann einige Leute an, dass sie auch Greenpeace moralisch unterstützen wollen. Jetzt manchmal wissen sie aber nicht so recht, was sie machen können, um Greenpeace zu unterstützen. Viele Leute zahlen auch einfach nur Geld, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen oder irgendwie sowas. Einige sind ein bisschen sauer darüber, dass sie nicht über Aktionen im Voraus informiert werden, aber da sind sie nicht die Einzigen. Es wird kaum einer informiert. Und dann sieht es vielfach so aus, dass die ein bisschen Abenteuerlust haben, haben gerade von Aktion was gehört, möchten auch mal Schlauchboot fahren. Und ich bin dann, versuche meistens höflich zu sein, werde dann leicht ironisch und sage, wir haben keine 100.000 Schlauchboote. Und wenn sie fragen, wie wir so Leute aussuchen, dann kann ich auch nur sagen, dass wir eigentlich qualifizierte Leute brauchen und frage dann auch mal knallhart, habt ihr ein Patent? So oder so, denn sonst können wir keine Leute brauchen, wir können nicht alle mitnehmen. Sonst brauchen wir einen Luxusliner, einen für die Presse und nochmal einen für die ganzen Leute, die mitmachen wollen. Naja, einige spenden 30 Mark, andere 50 Mark. Es sind viele dabei, die im Jahr 600 Mark spenden und dann sind viele Schulklassen dabei, die eigentlich nur eine Spendenaktion machen in der Klasse und dann hier ankommen mit einem Beutel und da sind dann 87 Mark 65 drin. Wobei auch viele Schulklassen jetzt gerade zu Weihnachten Weihnachtsbasare gemacht haben zugunsten von Greenpeace, wo dann so Beträge von 3.000 Mark kommen. Aber das sind eigentlich keine Förderer, von denen wir regelmäßig Geld bekommen. Das ist eine einmalige Spende. Und dadurch kann man das ganz schlecht überblicken. Ne? Dass das Geld, was Greenpeace durch Förderbeiträge, durch Spenden und den Verkauf solcher Kleinwaren wie Aufkleber, T-Shirts oder Sweatshirts einnimmt, nicht in dunkle Kanäle gerät, dafür sorgt schon allein die Gemeinnützigkeit des Vereins, die ja zu einer gläsernen Buchführung zwingt. Und so gesehen werden die Förderer, die unzufrieden sein mögen, da sie so wenig im Voraus über geplante Aktionen erfahren, wenigstens in einem Punkt befriedigt. Greenpeace Deutschland, das immerhin einen Jahresumsatz an Spenden und Einnahmen von mehreren 100.000 Mark erwirtschaftet, kommt zurzeit noch mit 3 festen Kräften aus, die je 1.000 D-Mark pro Monat erhalten. Ein lächerlicher Verwaltungsaufwand verglichen mit der Umsatzhöhe eines kleineren Mittelbetriebes. Greenpeace International hat sich durch die weltweit fast 350.000 Förderer inzwischen beachtliche Mittel zulegen können. So werden 2 Aktionsschiffe unterhalten, die Rainbow Warrior und das neue Schiff, die schon erwähnte Sirius. 2 hochseetüchtige Schiffe, deren Unterhaltung wohl den größten Posten im Gesamtbudget ausmacht. Mit einem dieser Aktionsschiffe bestritten die deutschen Greenpeacer ihre bislang letzte Aktion, die sich wiederum gegen das Verklappungsschiff Kronos richtete, das, wie anfangs erwähnt, nach wie vor jedes Jahr tausende Tonnen Dünnsäure in die Nordsee ausgießt. Diesmal wollen die Greenpeacer die Kronos auf hoher See treffen. Sie kreuzen schon seit Tagen mit dem Aktionsschiff Sirius vor Helgoland, da kaum 12 Seemeilen östlich dieser Insel das offiziell genehmigte Verklappungsgebiet liegt. Nach einigen Tagen der erste Kontakt. Ja, hier ist Kapitän von der Kronos. Okay, hier ist... Ja, Kronos, wir wollen längs Seite kommen, wir hätten gern Proben Ihrer Ladung und wollten unsere Forderungen übergeben, oder? Das ist hier draußen bei diesem Wetter unverantwortlich. Sie können jederzeit vom Werk sich die Proben holen. Und hier bei diesem Wetter ist mir das alles zu riskant. Ja, wir sind der anderer Meinung. Wir wollen ein Schlauchboot aussetzen und rüberkommen, sodass Sie kein Risiko eingehen, oder? Nein, das ist hier bei diesem, das gibt ein fürchterliches Trara, wenn da noch was dabei passiert. Sie können ohne weiteres sich vom Werk die Proben holen oder an der Pier sich Proben holen. Hier draußen ist nichts. Ja, damit können wir uns nicht einverstanden erklären. Wir müssen darauf bestehen. Inwiefern wollen Sie darauf bestehen, mich mitten auf See aufzuhalten? Ja, das ist eine Frage, die ich Ihnen so nicht ganz beantworten kann. Das müssen wir mal sehen, ne? Ich habe die Genehmigung vom Deutschen Hydrographischen Institut hier draußen zu verklappen und somit mache ich das auch. Und Sie können sich mit dem Werk in Verbindung setzen, nicht mit mir hier auf hoher See. Daran sind wir nicht interessiert. Wir möchten gerne Proben jetzt haben und dass Sie die Genehmigung vom DAI haben, ist uns bekannt, oder? Ja, es ist Ihnen zu jeder Zeit erlaubt, dass Sie bei der Beladung da Proben nehmen. Hier draußen auf See verantworte ich das nicht. Ich fahre weiter. Dann fahren Sie zurück, dann nehmen wir da Proben. Ja, dann fahren Sie zurück, nehmen wir da Proben. Da, ein Vortrage, da kommt Jens Batscher, wa? Sie können bei der nächsten Beladung ohne weiteres Proben nehmen. Wir fahren dann gleich wieder zurück. Ja, wenn Sie das recht verstehen, das ist nicht unser Anliegen. Wir möchten keine Proben vom Werk, sondern wir möchten jetzt Proben dieser Dünnsäure, die Sie verklappen wollen. Dazu sind Sie nicht berechtigt hier draußen. Das ist Ihre Ansicht, ja, da sind wir anderer Ansicht, oder? Ja, dass da andere Ansichten von Ihnen herrschen, ist klar, aber hier draußen gehe ich das Risiko nicht ein. Okay, sind Sie weiterhin empfangsbereit auf 8? Habe ich Ihnen vorhin schon gesagt. Ich bleibe auf 8, ja. Sie bleiben empfangsbereit auf 8, gut. Da können wir erstmal. Geplant war, nach der ersten Kontaktaufnahme mit dem Gifttanker Kronos Schlauchboote und Schwimmer auszusetzen, die sich so vor die Kronos legen sollten, dass der Kapitän die Maschine hätte stoppen und damit auch das Verklappen der Dünnsäure hätte einstellen müssen. Aber an diesem Tag war das Wetter zu schlecht, hoher Seegang und miserable Sicht zu gefährlich also, um nicht das Leben der Schwimmer und Schlauchbootfahrer zu gefährden. Tage vergehen, an denen die Kronos, die jetzt ja vorgewarnt ist, nicht gesichtet wird, da sie nunmehr vor allem nachts verklappt. Dann aber, am Montag, den 26. Oktober, ist es soweit. Ausgucker an Land hatten über Funk gemeldet, die Kronos sei frühmorgens ausgelaufen und werde gegen Mittag im Verklappungsgebiet aufkreuzen. Ein schöner Tag, gute Sicht, wenig Seegang, gute Voraussetzungen also für diese nicht ungefährliche Aktion, Schwimmer gegen Dünnsäuretanker. Kronos, Kronos, Kronos von Sirius, können Sie mich hören? Sirius, die Kronos. Ja, Kronos, können Sie bitte mal auf 8 kommen? Auf 8. Sirius, Kronos. Ja, Kronos, hier ist die Sirius. Wir fordern Sie auf, das Dampfen in diesem Gebiet einzustellen und uns Proben auszuhändigen. Na, das hatten wir doch schon mal. Ja, wir wollten das bloß noch mal abklären. Sie beharren darauf, dass Sie uns die Chance nicht geben wollen. Das habe ich richtig verstanden. So ist es. Okay, bleiben Sie auf Standby, Kanal 8. Ne, ich gehe auf 16. Sie gehen auf 16, okay. Die Aktion beginnt. Die drei Schlauchboote, darunter ein besonders schnelles, die RI-28 mit insgesamt 300 PS, preschen immer wieder vor den Bug des Giftverklappungsschiffes, setzen vier Schwimmer aus, die, wie die Greenpeacer sagen, von ihrem international verbrieften Recht Gebrauch machen, in der Nordsee zu schwimmen. Nach allen seemännischen Regeln müsste der Kapitän stoppen und die Verklappung einstellen. Allerdings würde das zur Folge haben, dass die gut 50 Grad heiße Dünnsäure in seinen Tanks erkaltet und schließlich bei etwa 35 Grad gerinnt und verklumpen würde. Dann wäre das Schiff für Monate aus dem Verkehr. Ja, Sirius, hier spricht Kapitän Kronos. Ich würde sagen, Sie nehmen die Boote von meinem Steven weg. Ich hafte für keine Sachen, die Sie sich selber zufügen. Ja, wenn Sie so weitermachen, sehen Sie, dass Sie Menschenleben gefährden. Wenn Sie das in Kauf nehmen, müssen Sie das hinterher auch sich gefallen lassen, dass einer juristischen Wertung unterzogen wird. Sie kommen doch auf mein Schiff. Wir wollen nicht auf Ihr Schiff kommen, das wollen wir klarstellen. Das haben wir gestern bereits versucht klarzustellen, dass wir nicht versuchen, Sie zu entern und dass wir keine Gewalt gegen Sie anwenden. Und wenn ich stoppe, muss ich Pumpen abstellen. Das ist Ihr Problem, ja. Ja, das ist mein Problem, das ist richtig. Also muss ich weiterfahren, solange ich verklappe. Ja, das ist eine Entscheidung, die Sie treffen müssen. Sie sehen aber, wie sehr Sie die Leute gefährden. Ein Boot ist bereits gekentert. Ja, das ist ja nun nicht meine Sache. Ich habe Sie hier nicht rausgebeten und ich habe meine Genehmigung, dass ich das darf, was ich tue. Ja, ich halte es für wenig sinnvoll, dass wir hier über formale Aspekte diskutieren. Es geht rein darum, dass hier Menschen konkret gefährdet werden. Ja. Sie sollten sie mal abziehen, wenn Sie Verantwortung genug haben. Die Schwimmer im Wasser, die von ihrem Recht in der Nordsee zu baden Gebrauch machen. Wir fordern Sie auf, die nicht zu gefährden. Dadurch, dass Sie mit Fahrt durch die Schwimmer fahren und weiter dampfen. Beides bedeutet eine Gefährdung für Leute, die von ihrem Recht zu schwimmen Gebrauch machen. Ronald, Sie gefährden einen Schwimmer am Heck mit der Schraube. Stoppen Sie die Schraube. Na, schon vorbei. Ronald, wir fordern Sie auf zu stoppen. Sie haben nur wenige Meter an einem Schwimmer vorbei Ihre Schraube gedreht. Die Aktion ist nicht ungefährlich. Der Kapitän der Kronos, offenbar aufgebracht durch die Behinderungen, die ihm widerfahren, macht Dreh- und Schraubenmanöver, die für die Schwimmer schwer kalkulierbar sind. Bei einem dieser Manöver kentert ein Schlauchboot und wird von den Greenpeacern zurückgelassen. Immer wieder, nun schon zum dritten Mal, steigen sie in die verbliebenen Schlauchboote, um sich wieder vor den Bug der Kronos aussetzen zu lassen. Kronos, Sie hatten die Sirius gerufen. Sirius hört. Wie sieht's aus, alle in richtiger Position? Hier, 28 Sirius. Yes, 28 is Sirius. The possible to start now? Yes, you want to start now? It's okay. Oh, fine, okay, let's go. Alright, go ahead. Kronos, vor Ihnen befinden sich gleich wieder Leute im Wasser. Sie gefährden sie. Stoppen Sie und stellen Sie das Dampfen ein. Die Leute sind durch Sie einer zweifachen Gefährdung ausgesetzt. Einmal durch die Chemikalien und zum anderen, dass Sie mit so viel Fahrt durch die Schwimmer gehen, die von Ihrem Recht zu baden Gebrauch machen. Stoppen Sie und stellen Sie das Dampfen ein. Ich gehe jetzt südlich aus dem Verklappungsgebiet raus und stelle die Verklappung ein und fahre wieder nach Norden ab. Haben wir verstanden? Okay. Ist das okay, ja? Ja, okay. Wir werden dann keine Schwimmer mehr vor Ihnen aussetzen. Verstanden. Ich gehe südlich und ich bin auf dem Kurs und ich stoppe die Verklappung. Okay, Kronos, wir stellen sofort alles ein. Verstanden. Ist hier fertig. Ja, okay. Tell them not to jump overboard. Don't jump overboard. Don't get it. 28 von Sirius. 28? Yeah, 28. Yeah, 28. Kronos stops dumping and is going out in southerly direction out of the dumping area. Over. Die Pumpen werden abgestellt. Die Pumpen werden abgestellt, haben wir verstanden, Kronos. 28, stop any action. 28, Sirius. Stop the action. Come back. Why? Come back. Kronos, stop dumping. 28, Sirius. 28. Stop the action. Come back. Why? Come back. Kronos, stop dumping. 28, come back. Yeah, okay, over. Both boats back to the Sirius. Over. In der vergangenen Woche besuche ich ein weiteres Mal das Büro an der Hohen Brücke in Hamburg. Harald, der für Kampagnen zuständige Mitbegründer des Hamburger Büros, ist gerade mit dem Ausprobieren neuer Tauchanzüge beschäftigt, die offenbar für eine neue Aktion eingeplant sind. Harald ist etwa Mitte 30, gelernter Elektriker und studiert Elektrotechnik. Ich treffe auch Gerd, den Steuerbevollmächtigten aus Bremen, der ab und zu kommt und finanziell nach dem Rechten sieht. Große Aufregung hat gerade bei Marin, die die Fördererkartei betreut, und Michael, der den Einkauf organisiert, hervorgerufen, dass offenbar ein Computer ins Haus steht, der die Fördererkartei speichern soll. Dann ist da noch Anne, die die Büroarbeit koordiniert, und Rainer, der Chemiestudent, der einem sofort aufmalen und herbeten kann, was HCH eigentlich wirklich ist. Ich habe aus meinen Beobachtungen dieser deutschen Greenpeace-Gruppe den Eindruck gewonnen, dass es sich um sehr verschiedene Leute aus allen Alters- und Berufssparten handelt und dass sie alles andere als Berufsrevolutionäre sind. Große, tiefsinnige Diskussionen über Grundwidersprüche und andere fundamentale Ideologeme scheinen hier kaum geführt zu werden. Eher herrscht ein sachlicher Pragmatismus vor, der einigen fast schon schmerzhaft auf dem Gesicht geschrieben steht. Greenpeace als konkrete Arbeit kann, so denke ich mir, nur für wenige die Perspektive sein, auf keinen Fall für alle gleichermaßen oder gar die breite Masse derer, die die Arbeit von Greenpeace nützlich und wichtig finden. Greenpeace ist keine Bürgerinitiative, sondern ein international relativ streng organisierter Verband von Umweltschützern der konkreten Aktion. Bürgerinitiativen sind vollkommen richtig und vollkommen in Ordnung für ein Problem, was sich an dem Orte stellt. Nur ihre Grenzen und so treten sofort da zutage, wo diese Arbeit über diese örtlichen Grenzen hinausgeht. Dann treten die Probleme der Koordination und der Absprachen und so weiter auf, die sich als wahnsinnig schwierig erwiesen haben. Und völlig unmöglich wird es, wenn man als Gegner einen internationalen Multi hat, der natürlich sofort ausweichen kann. Oder es um Chemiegifte geht, die einfach über andere Länder verschoben werden, wo man gar keine Möglichkeit hat, der Recherche dem nachgehen, was jede Möglichkeit einer BI-Arbeit überschreitet. Das heißt, wir betrachten uns nicht als irgendeine Alternative zu einer Initiative, sondern als eine wirklich sinnvolle Ergänzung. Kaum habe ich mit Harald dieses Gespräch zu Ende gebracht, reicht jemand den Brief vom Bundesminister Hauff herein, indem dieser Greenpeace ankündigt, dass die Verklappung von Dünnsäure in absehbarer Zeit abgestellt werden wird. Allein aber die Tatsache, dass ein Bundesminister an Greenpeace schreibt, wirkt hier mit Recht als ein Zeichen des Erfolges. Harald erzählt mir auch von Bemühungen und Aktionen, die mehr hinter den Kulissen ablaufen. So sei Greenpeace zurzeit bemüht, etwaige deutsche Pläne, Atommüll im Meer zu verklappen, schon im Kern zu ersticken. Greenpeace könne sich nicht nur darauf beschränken, große, spektakuläre Aktionen zu machen, sondern müsse gerade durch den Namen, den es sich dadurch geschaffen habe, auch hinter den Kulissen wirksam werden. Ich überlege mir, ob es in Zukunft vielleicht den Typus eines Berufsökologisten geben wird, der international agiert und wie Anfang des Jahrhunderts die proletarischen Berufsrevolutionäre durch seine Arbeit tatsächlich jene übernationale politische Bewegung mit zum Leben erweckt, nach der diese Umwelt und nicht nur unser Land so dringend verlangt. Während ich noch sinne, zeigt Fritz mir ein Telex aus New York. Dort findet zurzeit gerade eine weitere Greenpeace-Aktion statt und Monika, eine weitere Gründerin des Hamburger Büros, ist mit dabei. Ja, wir haben hier gerade ein Telex auf dem Tisch liegen. Das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior ankert seit Dienstag letzter Woche in der New Yorker Bucht und hält dort so eine Art Protestwache vor der Einfahrt des Raritan River. Das ist ein Fluss, der in der Südwestecke der New Yorker Bucht mündet. An dem Fluss liegt das Werk des Chemiekonzerns National Lead, die von dort aus Abfälle aus der Titandioxidproduktion in der New Yorker Bucht verklappen. Diese Abfälle bestehen aus Erzrückständen, aus Grünsalz und aus Schwefelsäure. Die Schwefelsäure ist verdünnt, aber immerhin noch so stark wie Batteriesäure. Die fahren die so etwa 15 Meilen aus der Bucht heraus und versenken die dort im Meer. Die Firma National Lead versucht, einen harten Kurs zu fahren. Das zeigt sich daran, die Firma hat im letzten Jahr ein Pilotprojekt erfolgreich abgeschlossen, mit dem diese Dünnsäure wieder aufbereitet werden kann. In einer Art, die auch nach offiziellen Studien, die Greenpeace vorliegen, eigentlich für den Konzern finanziell tragbar sein müsste, wenn auch Anfangsinvestitionen erforderlich sind. Was macht Greenpeace nun konkret? Also versucht es, wie in der Nordsee die Verklappung zu behindern oder wie früher mal das Schiff am Auslaufen zu hindern? Wie soll die Aktion oder wie ist sie bislang gelaufen? Ja, geplant war eigentlich, eine Drehbrücke zu besetzen, die über die Einfahrt dieses erwähnten Flusses führt. Aber die Sache hat nicht geklappt, weil auf irgendeine Weise National Lead Wind bekommen hat. Die Brücke ist überhaupt nicht mehr geschlossen worden, sodass die Verklappungsschute immer freie Fahrt hatte. Und die Greenpeace-Leute hatten das Nachsehen. Die konnten nur noch zusehen, wie die Züge gestoppt wurden und wieder zurückgeschleppt wurden. Aber und heute hast du ein Fernschreiben bekommen aus Amerika, das sehe ich hier vor mir, in dem eine neue Stufe der Aktion beschrieben wird. Ja, und zwar haben sich in der vergangenen Nacht drei Leute von Greenpeace an die Ankerkette dieser Verklappungsschute angekettet. Die hat offensichtlich im Einfahrtsbereich der New Yorker Bucht geankert. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Schute immer nur nachts fährt. Offensichtlich haben die dort günstige Tidenverhältnisse abgewartet. Während dieser Zeit des Ankerns haben sich die drei Greenpeace-Leute mit Schlauchbooten dort rangeschlichen und haben sich mit Handschellen an die Ankerkette gefesselt. Diese Blockade hat 7 Stunden angedauert, ehe die Coast Guard kam und die Handschellen gekappt hat. Beim Herausgehen fällt mir noch einmal der Wahlspruch von Greenpeace ins Auge, der, umrandet von einem indianischen Totemring, an der Wand hängt. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Wir sehen den Umgang, wie wir mit der Erde leben müssen, allerdings so wie die Indianer. Das heißt, so mit der Umwelt, mit der Natur umgehen, dass wir auch leben und überleben können. Und das haben wir allerdings mit den Indianern gleich. Und daraus ist auch die Verbindung gekommen mit den Indianern, sodass es, dass uns der Stamm der Cree einen Totenring verliehen hat. Und dieser Stamm, der hat eine Sage. Und diese Sage besagt, dass wenn der rote Mann zu seinem Geist zurückgefunden hat, und das wird sein, wenn der weiße Mann es geschafft hat, die Erde zu vergiften, praktisch unbewohnbar zu machen, mit seiner Gier, mit seiner Technologie, dass dann die roten Krieger zu ihrem alten Geist zurückfinden werden, die Regenbogenkrieger erscheinen werden und eben die Erde retten und befreien werden. Norddeutscher Rundfunk, NDR 3. Sie hörten, wenn ihr den letzten Baum gerodet. Eine Reportage über die Hamburger Umweltschutzgruppe Greenpeace von Wolfgang Hagen. Technik, Georg Drecher und Hans-Jürgen Pech. Redaktion, Armin Halstenberg. Zerstört, dem letzten Fluss die Klarheit nehmt, den letzten wilden Hab bekehrt, der letzte Vogel nicht mehr singt. Die letzte Straße angekommen, der letzte Wald zum Parkplatz wird, der letzte Krieg endlich gewonnen, der letzte Strand mit Öl verschmiert. Werdet ihr